Ja, ich möchte gleich zwei Dinge vorweg sagen, und zwar, wie man aus dem Programm vielleicht schon gesehen hat, teilen Frau Österreich und ich uns sozusagen Hedwig Hinze auf in einerseits ein bisschen mehr den Lebensweg und andererseits das Schreiben. Das Schreiben habe ich übernommen zu referieren, und die zweite Sache, die ich dazu sagen möchte, ist, dass ich vom ersten Fach her Literaturwissenschaftlerin bin und erst vom zweiten Historikerin, sodass mich besonders interessierte, der Zugang oder einen Zugang zu finden zu den Schriften Hedwig Hinzes. Achso, Entschuldigung. Wir können das gleich noch korrigieren. Ist es so besser? Ist es besser? Ja, wenn man das nicht gleich sagt, ist das furchtbar. Ne? Ich kriege das schon hin. Die Schriften Hedwig Hinzes sind heute, wie ihr Name, verblasst. Ist von Hinze die Rede, so denkt man gewöhnlich an Otto Hinze, den großen und scharfsichtigen Preußen-Historiker, den Begründer einer allgemeinen Verfassungsgeschichte, den Inhaber des Lehrstuhls für Verfassungs-, Verwaltungs-, Wirtschaftsgeschichte und Politik an der angesehensten deutschen Universität in Berlin. Otto Hinzes Schriften wurden wie selbstverständlich gesammelt, bearbeitet und in Form einer Werkausgabe tradiert. Die Schriften Hedwig Hinzes dagegen kennen diese bevorzugte Behandlung nicht. Man wird sie, bis auf eine Ausnahme, aus Zeitungen und Fachzeitschriften zusammensuchen müssen. Ich möchte daher den Versuch unternehmen, eine Geschichte der Schriften Hedwig Hinzes zu schreiben. Diese Geschichte hat ihren Fluchtpunkt in Frankreich, denn Hedwig Hinzes Spezialgebiet ist die französische Revolution und die Revolutionsgeschichtsschreibung. Welche Faktoren waren am Zustandekommen dieses Spezialgebiets beteiligt? Welchen wissenschaftlichen und welchen politischen Weg hat Hedwig Hinze im Zuge ihrer Beschäftigung mit der französischen Geschichte eingeschlagen? Diesen Fragen möchte ich durch die folgende Lektüre genauer nachgehen. Auf dem Umweg über ihre Texte kann, wie ich denke, auch ein persönlicher Zug Hedwig Hinzes in Erscheinung treten. Es ist eine spezifische Wachsamkeit gegenüber Vorwissen und Vorurteil. Es ist die Bereitschaft zur Kritik jeder Ideologie. Wo soll man beginnen, wenn man eine Lektüre der Schriften Hedwig Hinzes beginnt? Vielleicht bei einem noch ganz und gar unhistorischen Text, der aus ihrer Jungmädchenzeit datiert. Ich meine, und jetzt kommt eine kleine Überschneidung, das ist vielleicht nicht schlimm, die Kritik an den autoritären Erziehungsmethoden eines Pensionats, die sie als 19-Jährige veröffentlicht hat. Hedwig Guggenheimer, die höhere Tochter aus großbürgerlicher Familie, unternimmt während der Schulzeit ausgedehnte Reisen, so zum Beispiel nach Nizza, wo sie französische Mädchenschulen besucht. Es scheint, als würde der Grundstein ihres späteren Interessen bereits hier in Form einer Sprache und vielleicht in Form eines Savoir-vivre gelegt. Denn aus der allgemeineren Beschäftigung mit den neueren Sprachen tritt jetzt die Liebe zum Französischen hervor. Mit 17 Jahren ist Hedwig Guggenheimer Lehrerin der französischen Sprache. Als sie ein Jahr später ein Brüsseler Mädchenpensionat besucht, wird die Differenz zwischen Autorität und Freiheit, Form und Inhalt zum Gegenstand ihrer Kritik. In ihrem Lebenslauf heißt es dazu, Zitat, der schematische Betrieb und der oberflächliche Geist dieser Anstalt stießen mich so sehr ab, dass ich das ganze System derartiger Mädchenerziehung einer eingehenden, sehr scharfen Kritik unterzog, die im Dezember 1903 in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung unter dem Titel zur Erziehungsfrage veröffentlicht wurde. Zitat Ende. Nach einem Umweg über germanistische und literaturwissenschaftliche Studien in München, nach ihrer späten Reifeprüfung in Berlin, kommt Hedwig Guggenheimer zu ihrem eigentlichen Fach, der Geschichtswissenschaft. Mit 26 Jahren kann sie sich an der Berliner Universität immatrikulieren. Im Anschluss an die Einführung nimmt sie erstmals auch eigene historische Studien auf, Zitat, mit steigendem Interesse. Besonders intensiv geht sie, die über ausgezeichnete Französischkenntnisse verfügt, der Vorgeschichte der Französischen Revolution nach, sowie neueren, die Revolution begleitenden Kontroversen. Daneben hört sie Vorlesungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte bei Professor Hinze, in dessen Seminar sie im Sommersemester 1911 aufgenommen wird. Zitat: Die in diesem Seminar getriebenen Studien fesselten mich bald in hohem Maße. Die von Professor Hinze angestrebte fruchtbare Verbindung von eigentlicher Historie mit Staatslehre und Staatenkunde unter starker Berücksichtigung des institutionellen Moments eröffneten mir Aussichten auf ein eigenes lohnendes Arbeitsfeld. Auf Anregung von Professor Hinze begann ich, eine selbstständige, größere Arbeit über die Bildung der französischen Staatseinheit, die ich in den Ferien auch durch Reisen nach Frankreich und Studien auf der Pariser Nationalbibliothek fördern konnte. Zitat Ende. Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass der eigentliche Grund der gesamten Forschungstätigkeit der späteren Hedwig Hinze hier gelegt worden ist. In den Anregungen und Förderungen einer selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit, in den Aussichten auf ein eigenes Arbeitsfeld. Dieses präsentiert sich als ein glücklicher Zusammenfall ihrer Kenntnisse der französischen Mentalität und Sprache einerseits und jener, Zitat, fruchtbaren Verbindung von Historie, Politik und Geistesgeschichte andererseits. Und bekanntermaßen ist da noch ein drittes. Es ist jene Neigung zwischen dem älteren Professor und der nicht mehr ganz jungen Studentin, die mehr als fachlicher Natur, aber untrennbar vom historischen Fach ist. Hedwig Hinze fasst es lakonisch in den einen Satz, Zitat: Im Sommersemester 1912 trat ich wieder in das Seminar von Professor Hinze ein, mit dem ich mich im Dezember 1912 vermählte. Zitat Ende. Eine Zeitspanne von 7 Jahren wird vergehen, ehe die Forschungstätigkeiten Hedwig Hinzes ihren sichtbaren Niederschlag in Form von Publikationen finden. Persönliche und politische Ereignisse, die Krankheiten ihres Mannes auf der einen Seite, der Erste Weltkrieg auf der anderen Seite, machen den Fortgang ihrer Arbeit über lange Zeit unmöglich. Diese Umstände erklären, warum sie erst seit 1919 Aufsätze und Bücherbesprechungen zur neueren französischen Geschichte und Staatskunde publiziert. Ihr erster historischer Aufsatz, gedruckt in der von Friedrich Naumann begründeten Zeitschrift Die Hilfe, behandelt die Frage des Frauenwahlrechts in der Französischen Revolution. Die folgenden Abhandlungen umkreisen ihr historisches Spezialgebiet und tragen die Titel Der moderne französische Regionalismus und seine Wurzeln von 1920, Der französische Regionalismus von 1921, Deutsche Geistigkeit im Verhältnis zu Frankreich 1923 und Ökonomische Probleme der französischen Revolution. Langsamer? Ja, ab wo? Ja, ah, Entschuldigung. Also der erste Aufsatz hat den Titel Der moderne französische Regionalismus und seine Wurzeln von 1920. Dann folgt der französische Regionalismus von 1921. Deutsche Geistigkeit im Verhältnis zu Frankreich 1923. Und ökonomische Probleme der französischen Revolution von 1924. In der Zeit des Ruhrkampfes nahm Hedwig Hinze eine politisch-journalistische Tätigkeit auf und lieferte im Frühjahr 1923 für die Zeitschrift Rheinischer Beobachter mehrere Wochen lang eine Chronik französischer Pressestimmen zur politischen Lage. Seit 1924 aber zeichnet sich eine Gratwanderung ab, die ihr Ansehen innerhalb der damaligen Geschichtswissenschaft maßgeblich beeinflusst hat. Hedwig Hinze beginnt, sich von der historischen Zunft abzusetzen und wissenschaftlich wie politisch eigene Wege einzuschlagen. Die erste Etappe bildet dabei die Wissenschaftlichkeit in der historischen Forschung. Hedwig Hinze wird zur Verfechterin wissenschaftlicher Objektivität. Das Initial hierzu bildet ihre Mitarbeit an der deutschen Fassung der politischen Geschichte der Französischen Revolution von Alphonse Olard, die auf Bitte des Verlags Dunker und Humblot und Vermittlungen Friedrich Meinekes entsteht. Hedwig Hinze übernimmt die große Aufgabe, eine Einleitung zu dem Werk Olas zu verfassen. In dieser Einleitung würdigt und verteidigt sie den französischen Historiker Olar. Was die Arbeit Olars von anderen Darstellungen unterscheide, so Hedwig Hinze, sei sein Bemühen um wissenschaftliche Redlichkeit. Ich zitiere aus der Einleitung. So viele berühmte Darstellungen, jene für Frankreich und Europa entscheidende Epoche, auch schon gefunden hatte, sie nahm doch im höheren Unterrichtswesen noch einen überraschend geringen Raum ein und war überhaupt mehr ein Tummelplatz politischer und religiöser Leidenschaften als ein Gegenstand exakter wissenschaftlicher Forschung. Hier erfolgte eine Wendung mit der Errichtung eines neuen Kurses, aus dem im Jahre 1891 ein regelrechter Lehrstuhl hervorgehen sollte. Die Begründer des Lehrstuhls hatten den Wunsch geäußert, dass auf die nationale Renaissance nunmehr eine kritische Methode angewandt werden möge. Und sie fanden in Olar den richtigen Mann, der nach seinen eigenen Worten sich in Forscher- und Lehrtätigkeit von keiner anderen Sorge leiten lassen wolle, als der um die Wissenschaft, von keiner anderen Leidenschaft als der für die Wahrheit. Immer noch Zitat Hinze. In dem Werk Olars bleibt daher kein Raum für bunte, rauschende Volksszenen, für düstere oder rührselige Guillotinromantik oder für liebevolles Versenken in die Psychologie und das Handeln der großen Männer. Zitat Ende. Das Lob der Wissenschaftlerin für Wissenschaftlichkeit ist vor allem zu verstehen als Kritik an einer bisher vorherrschenden Darstellung, die nicht Geschichte, sondern Geschichten erzählte. Als solche kennzeichnet sie das Werk Hippolytens, dem sie mangelnde Distanz und subjektive Meinung attestiert. Zitat: Vielleicht die berühmteste, in Deutschland wohl am meisten gelesene Schilderung der Französischen Revolution ist nicht aus Liebe, sondern aus Hass und Furcht geboren. Ich meine Hippolytens Origine de la France contemporaine. Auch Tainville, hierin mit Olar zu vergleichen, das Werden des neuen Frankreich in den Stürmen der großen Revolution aufzeigen. Aber von seiner eigentümlichen, durch Positivismus und Traditionalismus bestimmten philosophischen Grundeinstellung aus und unter dem frischen Eindruck der Pariser Kommune vom Jahre 1871 malt er Grau in Grau, gibt Bilder, die sicherlich nicht einer gewissen Wahrheit, wenigstens einer subjektiven Wahrheit entbehren, aber im Großen und Ganzen falsch gesehen und verzeichnet sind. Zitat Ende. Der wissenschaftlichen Redlichkeit Olars gilt die eine Anerkennung Hedwig Hinzes, eine zweite und gleichgewichtige, aber der ausdrücklichen Liebe zu seinem Forschungsgegenstand, der Französischen Revolution. Olar selbst hat zwischen Wissenschaftlichkeit und Liebe einen Kausalzusammenhang hergestellt, der sich in den Worten ausdrückt: Pour la comprendre, il faut l'aimer. Also um sie zu verstehen, muss man sie lieben. Liebe wird demnach als notwendige Voraussetzung für die wissenschaftliche Beschäftigung mit einem Gegenstand bezeichnet. Hedwig Hinze scheint um Haaresbreite an dieser Kausalität vorbeizusehen. Ihre Deutung, die sie später übrigens korrigiert, lautet anders. Zitat: Liebe, gepaart mit intellektueller Redlichkeit und quellengenährter Kritik, Zitat Ende, ich übersetze jetzt mal, macht nicht blind. Diese Liebe wird von ihr als Amor intellectualis bezeichnet, ein Begriff, der später die persönliche Korrespondenz Hedwig und Otto Hinzes durchzieht. Hedwig Hinzes Einleitung zu Olar hat zahlreiche und sehr unterschiedliche Reaktionen erfahren. Schon die Würdigung Olars, die in der deutschen Geschichtswissenschaft eine Ausnahme bildet, hätte genügt, sie innerhalb ihres Faches zu diskreditieren. Mehr noch aber stellte ihre Missbilligung der bisherigen Geschichtsschreibung auch eine indirekte Kritik an den deutschen Althistorikern dar. Das Schlussplädoyer ihrer Einleitung lässt keinen Zweifel daran, dass sie nicht für eine national-monarchistische, sondern für eine republikanisch-demokratische Politik votiert, die ein vereintes Europa zum Ziel hat. Zitat: Erst wenn man die politische Einstellung Olars kennt, wird man das richtige Verhältnis zu seinem wissenschaftlichen Werk gewinnen. Dieses Werk will ja nicht lediglich historische Kenntnisse vermitteln, Es will auch zum politischen Denken erziehen. Die Genesis des modernen französischen Staates ist sein eigentliches Thema. Und dieser von der Revolution geschaffene Typus ist das Vorbild der meisten kontinentaleuropäischen Staaten geworden. So kann auch das deutsche politische Denken durch das Studium des vorliegenden Werkes nachhaltig befruchtet werden. Besonders, wenn wir im Auge behalten, dass der Politiker Ollar nicht beim Typus des streng geschlossenen und eifersüchtig souveränen, in Waffen starrend sich selbst genügenden Nationalstaats stehen bleibt, sondern im echten Geist der Revolution zur freien und friedlichen Vereinigung der demokratischen Staaten den Weg sucht. Zitat Ende. Es ist allererst ihr Mann Otto Hinze, der dieser paneuropäischen Idee entgegenschreibt. Unter dem Titel »Nationale und europäische Orientierung in der heutigen politischen Welt« bezeichnet er ihre Idee wohl als vernünftig, zugleich aber als illusionär und deshalb undurchführbar. Zitat Otto Hinze: »Die Herstellung der Vereinigten Staaten von Europa würde für uns eine Gleichstellung mit den Siegermächten bedeuten, eine Ausfüllung der ungeheuren Kluft, die uns politisch, wirtschaftlich und moralisch von ihnen trennt. Aber eben deshalb ist jener Plan unausführbar und es ist eine Illusion, sich vorzustellen, als ob er auf dem Wege zur Verwirklichung wäre.« Zitat Ende. Für Otto Hinze ist es nur eine Illusion, für die deutschnationale Geschichtswissenschaft allerdings ein Affront. Die Federführung gegen Hedwig Hinze übernimmt der Wiener Geschichtsprofessor Heinrich Ritter von Srebik mit einer abfälligen Rezension in der Deutschen Literaturzeitung. Dies bildet den Auftakt für eine Kontroverse, die sich über das ganze Jahr 1926 zieht und auf beiden Seiten mehrere Artikel umfasst, auf die ich hier nicht eingehen kann. Mit einer Antwort unter dem Titel »Geist von Locarno und historische Kritik«, die sie in der auflagenstarken Frankfurter Zeitung publizierte, bekräftigt Hedwig Hinze auch öffentlich ihre Position. Sie verbindet die Revolution von 1789 und 1919 und unterstreicht damit noch einmal den aktuell politischen Zweck ihrer Einleitung. Zitat: »In einer Zeit, in der unsere junge deutsche Republik noch um Form und Festigkeit ringt, erscheint es mir als eine im besten Sinne nationale Aufgabe, meinen Landsleuten ein berühmtes Vorbild republikanisch-demokratischer Kämpfe und Erfolge näher zu bringen.« Und mit einiger Polemik heißt es weiter, Zitat: »Jedem ist es unbenommen, das metternichische System und dessen Ideen dem System der Menschenrechte und den Ideen von 1789 vorzuziehen.« Zitat Ende. Im Sommer 1926 übernimmt Hedwig Hinze eine Aufgabe, die erneut den Widerspruch der deutschen Althistoriker herausfordern soll. Sie kommt der Bitte des Verlags Karl Heimann nach, ein Werk aus dem Nachlass von Hugo Preuß, dem ehemaligen Reichsminister und Schöpfer der Weimarer Verfassung, herauszugeben. Sie kommt dieser Bitte allerdings in einer Weise nach, die keinen Zweifel an ihrer eigenen Parteinahme für Weimar lässt. In ihrer Einleitung zu den, so der Titel, verfassungspolitischen Entwicklungen in Deutschland und Westeuropa hebt sie zunächst, ganz wie bei Ollar, die wissenschaftliche Sachlichkeit von Hugo Preuß hervor. Am Beispiel Friedrichs des Großen führt sie aus, Zitat: »Unverantwortliche Parteipolitiker, Filmdichter und eine nach Heldenverehrung lechzende, irregeleitete Jugend treiben auch heute noch mit der Gestalt Friedrichs des Großen, der uns zum deutschen Nationalstaat niemals Führer war, noch sein kann, einen Missbrauch. Angesichts solcher Erscheinungen wirkt befreiend die ruhige Sachlichkeit und scharfe, aber niemals lieblose Klarheit, mit der Hugo Preuß dieses Kapitel deutscher Geschichte behandelt. Wer im Studium der Historie auch politische Bildung sucht und nicht Muße hat, die großen fachwissenschaftlichen Werke durchzuarbeiten, wird aus der vorliegenden Darstellung reiche Belehrung schöpfen. Möchten auf diesem Wege Anregung, Belehrung, politische Bildung in recht breite Schichten unseres deutschen Volkes dringen.« Zitat Ende. Ganz im Sinne von Hugo Preuß wendet sie sich dann gegen eine Verleumdung der Weimarer Verfassung. Zitiere noch einmal: »Seltsames und nicht immer gutgläubiges Missverstehen ist so weit gegangen, das Werk von Weimar als undeutsch zu verrufen Und sein Schöpfer selbst hat das Wort von der undeutschen Reichsverfassung mit erfrischender Deutlichkeit als eines jener Schlagworte gekennzeichnet, die trotz ihrer bodenlosen Dummheit und Verlogenheit doch schlau auf Wirkung in der Breite berechnet sind. Zitat Ende. Was heißt hier undeutsch und was hieße deutsch? Dafür lohnt es sich, einen Aufsatz Hedwig Hinzes zu befragen, der aus der Einleitung zu Hugo Preuß erwachsen ist und den Titel trägt »Hugo Preuß – eine historisch-politische Charakteristik«. Hier wird das große Anliegen dieses Politikers und Historikers entfaltet, nämlich die Schwierigkeiten und auch die Möglichkeiten für Nationalstaatlichkeit und einheitliche Verfassung in der deutschen Geschichte seit dem Zerfall des Karolingischen Reiches. Es ist zugleich die Frage nach dem politischen Anderssein des deutschen Volkes, die, anders gesagt, die nach dem deutschen Sonderweg ist. Hugo Preuß hat in dieser Frage einen grundlegenden Unterschied herausarbeiten können, den zwischen volkstümlichen Bestrebungen nach nationaler Einheit und Freiheit auf der einen Seite und einem von oben verordneten Einheitsstaat auf der anderen Seite. Unter dem Eindruck der Bismarckschen Reichsgründung scheint sich eine Meinung durchgesetzt zu haben, die, und ich zitiere Hedwig Hinze, die Hugo Preuß zitiert, nur diese militärisch-obrigkeitliche Staatsbildung als deutscher Art entsprechend anerkennen, all jene anderen Strömungen, von deren lebendigem Geiste die deutsche Geschichte durchzogen ist, als undeutsch verwerfen will. Zitat Ende. Und auch bezüglich der Weimarer Verfassung zitiert Hedwig Hinze noch einmal zustimmend Hugo Preuß. Zitat, wer gutgläubig das Schlagwort von der undeutschen Reichsverfassung nachspricht, beweist damit, dass ihm die großen Strömungen deutscher Geschichte völlig fremd sind. Zitat Ende. Undeutsch bildet also eine Chiffre für die nationalen und sozialen Bestrebungen des Volkes, für eine Geschichte von unten, wie sie auch partiell die Geschichte der Französischen Revolution auszeichnet. Es wird daher nicht überraschen, dass Hedwig Hinze eine Brücke schlägt zwischen dem Bruch von 1789 und dem von 1919. Anhand eines frühen Aufsatzes von Hugo Preuß über die Französische Revolution schreibt sie, Zitat, es war sehr mutig, im damaligen Deutschland an die ideelle internationale Gemeinschaft der Staaten und Völker zu erinnern, deren historisches Geburtsjahr nun einmal 1789, deren Hebamme die große französische Revolution ist, auf die immer wachsende Gewalt der Ideen von 1789 hinzuweisen. Zitat Ende. Die immer wachsende Gewalt der Ideen von 1789 bringt es nach Hedwig Hinze mit sich, dass Menschenrechte und Eigenrecht der Nation Hand in Hand gehen. Hand in Hand wie die Symbolfiguren der Weimarer Republik, die für sie den Kompromisscharakter der Verfassung anschaulich machen. Zitat. Und dann kam der große historische Moment, da der aus den tiefen Schichten des Volkes aufgestiegene, einfache Arbeiterführer, der klassenbewusste, überzeugte Sozialist Friedrich Ebert und der geistig hervorragende Repräsentant des besitzenden und gebildeten Bürgertums, der Theoretiker des Liberalismus und der kooperativen Selbstverwaltung, der damalige Rektor einer Berliner Hochschule, Hugo Preuß, einander fanden, sich zusammentaten zu selbstlos entsagungsvoller Arbeit im Dienste eines schwer geprüften deutschen Volkes. Damit war die Vorbedingung gegeben für das Zustandekommen des Werkes von Weimar, jener republikanischen Reichsverfassung, die nicht in der theoretischen Vollkommenheit ans Licht treten durfte, die ihrem Schöpfer vorschwebte, die aber trotz des Kompromisscharakters, der ihr anhaftet und mit dem der Realpolitiker Preuß sich abzufinden wusste, bereits die Feuerprobe schwerer, krisenreicher Jahre bestanden hat und dem langsam genesenen deutschen Volke die Möglichkeit einer glücklichen Aufwärtsentwicklung bot. Zitat Ende. Unter dem großen Ideal eines Fortschritts im Sinne der Aufklärung, das uns heute aus ganz anderen Gründen fragwürdig geworden ist, hat Hedwig Hinze sich offen zur Republik von Weimar bekannt. Damit markiert sie eine Differenz zur herrschenden deutschen Geschichtswissenschaft, denn sie betont die geschichtliche Notwendigkeit der Ablösung der Monarchie und des preußischen Obrigkeitsstaates. dass Hedwig Hinze auch in der Öffentlichkeit ihre politische Position mit Überzeugung vertritt, gründet vielleicht wesentlich darin, dass sie anerkannte Leistungen auf wissenschaftlichem Gebiet erbracht hat. 1924 hat sie mit Summa Cum Laude promoviert. 1928 kann sie sich mit ihrem großen Buch über Staatseinheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der Revolution habilitieren. Diese 623 Seiten starke Habilitationsschrift, die bereits im Frühjahr, also noch vor der Habilitation, 1928 bei der Deutschen Verlagsanstalt als Buch erschienen war, behandelt die Frage des Verhältnisses von Zentralismus und regionaler Eigenständigkeit, wie sie in Frankreich auch heute noch eine entscheidende Rolle spielt. Es handelt sich um eine äußerst akribische Studie, deren Inhaltsverzeichnis allein 11 dicht beschriebene Seiten umfasst. 1989 wurde eine Neuherausgabe dieses Buches durch Rolf Reichardt besorgt. In seiner Einleitung versucht Reichardt, die Bedeutung der historischen Forschung Hedwig Hinzes einzuschätzen und kommt zu dem Ergebnis, dass sie als, Zitat Reichardt, die überragende deutsche Forscherpersönlichkeit zur Geschichte der Französischen Revolution in der Weimarer Republik gewesen ist. Hedwig Hinzes Buch sei die, noch einmal Zitat Reichardt, beste Darstellung der Französischen Revolution in deutscher Sprache. Zitat Ende. Noch heute zeige sich diese Darstellung in ihren Leitlinien nach wie vor gültig und unübertroffen. Die bleibende Leistung besteht nach Reichardt darin, dass Hedwig Hinze, Zitat Reichardt, aus so unmittelbarer und umfassender Kenntnis der Quellen und Forschungsliteratur schreibt, dass die geschichtlichen Probleme überall authentisch zum Tragen kommen. Zitat Ende. Hedwig Hinze war die zweite Frau, die sich in der deutschen Geschichtswissenschaft habilitierte. Im Frühjahr 1929 hält sie ihre Antrittsvorlesung zu dem Thema Epochen der französischen Revolutionsgeschichtsschreibung. Der Untertitel Taine, Ollar, Jaurès, Mathies formiert eine Reihung, die aber, wie wir sehen werden, nicht die Form einer linearen Reihe bildet. Zunächst wiederholt und begründet Hedwig Hinze ihre schon bekannte Kritik an Taine. Dieser habe nicht etwa Geschichte, sondern Geschichten erzählt. Der Grundfehler Taines habe darin bestanden, nicht die historischen Quellen, sondern nur sein eigenes Vorurteil wiederzugeben. Es ist, Zitat, seine Art, sich von vornherein ein bestimmtes Bild des Gegenstands zu machen, den es erst zu erforschen galt, a priori eine These aufzustellen, für die dann alle noch so eifrig und gründlich betriebenen Archivstudien doch nur die nachträglichen Beweise liefern sollten. Zitat Ende. In einen Gegensatz zu Taine bringt Hedwig Hinze den Historiker Ollar. Diese Kontrastierung verläuft zunächst so, wie wir sie aus der Einleitung zu Ollar schon kennen. Gegen die bluttriefenden Schauergeschichten Taines steht das Bemühen Ollars um Wissenschaftlichkeit und Wahrheit. Gegen den Hass auf das Ereignis der Revolution steht die Liebe zum Gegenstand, der Amor Intellectualis. Doch Liebe, so hat Hedwig Hinze inzwischen erkannt, macht zuweilen auch blind. Damit geht sie über ihre Einleitung zu Ollar hinaus. In dem Maße, wie Ollar die Nachtseite der Revolution, nämlich ihre Gräueltaten, aus der Revolution ausgrenzt, in dem Maße nämlich, wie er sie als Gegenrevolution bezeichnet, muss er die Revolution idealisieren und das heißt verfehlen. Hedwig Hinze resümiert, Zitat, der Idealtypus der Revolution, den Ollar aufstellt, ist zu eng, er fasst nicht die ungeheure Wirklichkeit. Zitat Ende. Mit dieser Einschätzung können die Politiker Taine und die politische Geschichte Ollars, wenn auch als äußerst ungleiche Gegensätze, so doch als Gegensätze erscheinen. Damit hat Hedwig Hinze eine in sich geschlossene, polare Anordnung erstellt. Kann es aus dieser Ordnung einen Ausweg geben? Diese Frage verlangt eine Drehung der Perspektive. Beide, Taine und Ollar, haben die Politik zum Maßstab ihrer Geschichte erhoben. Beide haben damit etwas ausgeblendet, was diese Politik erst hervorbringt, und das sind, nach Hedwig Hinze, die ökonomischen Verhältnisse. Den Blick erstmals auf diesen entscheidenden Faktor gelenkt zu haben, sei, Zitat, dem genialen Anstoß und dem hinreißenden Beispiel eines Jean Jaurès zu danken. An Jean Jaurès, diagnostiziert Hedwig Hinze eine höchst interessante und sie selbst offenbar faszinierende Geschichtsphilosophie. Es ist, Zitat, eine sehr kühne Synthese aus historischem Materialismus im Sinne von Karl Marx, optimistischem Fortschrittsglauben im Geiste der Aufklärung und einem fast mystischen Idealismus, der zuweilen an Schiller erinnert. Zitat Ende. Für Hedwig Hinze, die sich bisher der Staats- und Verfassungsgeschichte gewidmet hat, erscheint Jaurès Gedanke, dass ökonomische Interessen und soziale Kräfte, die die Bewegungen der Geschichte bestimmen, also grundieren, wie der Schlüssel zu einer Tür, von der man bisher gar nicht wusste. Bezogen auf ihr historisches Spezialgebiet scheinen sich ungeheure Möglichkeiten zu eröffnen. In der konkreten Darstellung von Ursachen und Verlauf der einzelnen Revolutionsphasen zitiert Hedwig Hinze zustimmend die Analyse Jean Jaurès, um selbst anzuschließen, Zitat. Von hier aus erhellt sich die Taktik der Girondisten mit einem ganz neuen Licht. Ich selbst gehe gerade in diesem Punkt sogar über Jaurès hinaus. Er fasst den Kampf zwischen Berg und Gironde letzten Endes doch als den Kampf zweier politischer Parteien auf, die klassenmäßig von Haus aus gar nicht scharf geschieden waren. Ich sehe die Politik der Gironde viel stärker ökonomisch, klassenmäßig bedingt und bestimmt. Dass wir aber heute die Dinge so sehen können, danken wir zum großen Teil eben der historischen Leistung von Jean Jaurès. Zitat Ende. Die von Jaurès eingeschlagene Richtung wurde derzeit in Frankreich von Albert Mathies fortgesetzt, dessen Werk und Methode Hedwig Hinze abschließend würdigt. Zitat, Mathies ist ein überzeugter Anhänger und sehr temperamentvoller Verfechter des historischen Materialismus. Er weiß diese Methode mit Meisterschaft und in einer Weise zu handhaben, die jede Einseitigkeit vermeidet und, ausgehend von den ökonomischen Bedingungen, die allgemeinen Zusammenhänge im historischen Geschehen erfasst und durchleuchtet. Zitat Ende. Hedwig Hinzes Antrittsvorlesung mündet aus in ein langes Zitat von Jaurès, das ein leidenschaftliches Plädoyer für Demokratie und Sozialismus darstellt. Mit diesem politischen Bekenntnis einerseits, mit der Zustimmung zu einer ökonomischen Interpretation von Geschichte andererseits, unterschied sie sich qualitativ von dem Hauptstrom der deutschen Geschichtswissenschaft. Nicht zufällig wird ihre Vorlesung in der sozialdemokratischen Zeitschrift Die Gesellschaft unter dem Titel »Bürgerliche und sozialistische Geschichtsschreiber der Französischen Revolution« abgedruckt. Im Sommersemester 1929 nimmt Hedwig Hinze ihre Tätigkeit als Privatdozentin an der Berliner Universität auf. Die Themen ihrer Vorlesungen und Seminare ruhen ganz auf dem Fundament ihrer historischen Forschung und drehen sich durchweg um die französische Verfassungs- und Revolutionsgeschichte. Für die historische Zeitschrift, wo sie schon seit 1926 die Rubrik Notizen und Nachrichten bearbeitet hat, schreibt sie 1931 über neuere Forschungen und Darstellungen der Französischen Revolution, 1933 eine Monographie über Madame Roland. Seit Beginn der 30er Jahre wendet sich Hedwig Hinze besonders der deutschen Geistesgeschichte zu, unter der Fragestellung, welchen Einfluss das Ereignis der Französischen Revolution auf die deutsche Philosophie und Literatur hatte und umgekehrt, wie sich zeitgenössische Schriftsteller zur Revolution verhielten. Es entsteht ein Aufsatz über Fichte und Frankreich und im Goethejahr 1932 die Abhandlung Goethe und die Französische Revolution. Mit dem Sieg des Nationalsozialismus, ihrer Denunzierung und der Entfernung aus dem Hochschuldienst findet diese Lehr- und Forschungstätigkeit ein jähes Ende. Hedwig Hinzes Fluchtpunkt, man wird es schon wissen, ist Frankreich. Das Land ihrer historischen Forschungen, das Land, dessen Sprache sie spricht und wohin sie verschiedenste Kontakte besitzt. Ihre Forschungen kreisen weiter um das Werk von Jean Jaurès. Zahlreiche Vorarbeiten hierfür waren bereits in Deutschland entstanden und zum Teil schon veröffentlicht worden. Noch 1930 war eine Monographie zu Jean Jaurès in einer deutschen Fachzeitschrift erschienen. 1932 dann der Aufsatz Jean Jaurès und die materialistische Geschichtstheorie. Hedwig Hinzes Anliegen war dabei, Jaurès nicht als ideologischen Sozialisten vorzustellen, sondern als einen Denker, der sich aus zahlreichen anderen Quellen als der des Marxismus speist. Gleich im ersten Satz heißt es daher programmatisch, Zitat, es kommt mir hier nicht darauf an, nachzuweisen, wie Jean Jaurès sich zu der sogenannten materialistischen Geschichtstheorie gestellt hat, was er von ihr angenommen, wie er sie interpretiert, weitergebildet und mit Elementen durchsetzt hat, die nicht im Marxismus zu finden sind, sondern aus anderen geistigen Quellen stammen. Zitat Ende. 1936 erscheint in der holländischen Fachzeitschrift Zeitschrift für Geschiedenis ein Aufsatz mit dem Titel Jean Jaurès und Karl Marx, der die Handschrift Hedwig Hinzes trägt. Wieder ist es ein Text, der die unideologischen Seiten von Jaurès aufsucht. In diesem Sinne heißt es, wieder im ersten Satz, Zitat, es kommt mir hier nicht darauf an zu untersuchen, ob Jaurès Marxist, in Anführungsstrichen Marxist, gewesen ist oder nicht. Ich halte eine derartige Fragestellung von vornherein für schief. Zitat Ende. An diesem Aufsatz aber ist in gewisser Weise alles falsch, denn er erscheint im falschen Land, in Holland, dem Land, das zwischen Frankreich, England und Deutschland, zwischen Jaurès, Marx und Hinze gerade ausgespart bleibt. Und er erscheint pseudonym. Als Verfasserin zeichnet Peregrina. Peregrina oder übersetzt die Fremde. Bis zum Jahr 1940 lässt sich keine Veröffentlichung mehr finden. Man weiß, dass Hedwig Hinze am 22. August 1939 und damit in letzter Minute nach Holland emigrierte. Spätestens seit Dezember 1939 korrespondieren Hedwig und Otto Hinze auch wieder über fachwissenschaftliche Fragen. Im Vordergrund steht eine Monographie über Albert Mathies, die Hedwig Hinze ihrem Mann zur Korrektur schickt. Dieser Aufsatz lässt den Amor Intellectualis wieder aufleben. In einem Brief vom 3. Februar 1940 schreibt Otto Hinze, Zitat, eine große Freude aber war mir die Lektüre deines Mathies-Artikels, der wirklich vortrefflich ist und mich an die Zeiten erinnert, wo Höckchen mir ein fertiges Kapitel vorlas. Zitat Ende. Und einen Tag später heißt es, Zitat Otto Hinze, dein Mathies-Aufsatz hat dich mir so genähert, dass ich geträumt habe, ich spreche mit dir darüber. Wohl gelungen. Vivat sequens. Ich spüre einen rechten Amor intellectualis. Zitat Ende. Die kleine Monographie zu Albert Mathies ist noch im Jahr 1940 in der holländischen Zeitschrift für Geschiedenes erschienen. Erklärte Absicht des Aufsatzes ist es, das Wesentliche des Werkes und der Persönlichkeit dieses eigenwilligen und eigengesetzlichen Historikers aufzuzeigen. Wieder bemüht sich Hedwig Hinze, ein nicht ideologisches, ein differenzbildendes Moment in den Vordergrund zu rücken. Zitat, er, also Albert Mathies, bekannte sich sehr temperamentvoll und kampfesfroh zum historischen Materialismus, den er keineswegs eng und einseitig, sondern großzügig und elastisch auffasste und handhabte. Mathies findet in der Geschichte mehr als einseitig und isoliert wirkende ökonomische Ursachen rein. Zitat Ende. Wer Hedwig Hinzes Schreibweise kennt, dem könnte in dem Aufsatz allerdings etwas fehlen. Es fehlen Verbindungen und kritische Bezüge zur Zeitgeschichte. Es fehlen jene leidenschaftlichen Parteinamen oder auch Oppositionen, für die sie früher so häufig gerügt worden ist. Man ist, um es noch einmal anders zu sagen, auch verwirrt und enttäuscht über einen bloßen Sachtext angesichts der katastrophalen Situation in Deutschland und Europa. Ich möchte ein kleines Experiment unternehmen, um diesen Eindruck zu korrigieren. Von welchen Schriften Albert Mathies handelt der Aufsatz von Hedwig Hinze? Der größte Teil der nur siebenseitigen Schrift gilt der Stellung, die Mathies der Politik des falschen Geldes, der sogenannten Assignatenpolitik, gegenüber einnimmt. Er gilt, um es mit einem anderen Wort zu sagen, der Inflation. Nach dem materialistischen Ansatz von Mathies nämlich, ist die entstandene Teuerung weniger durch den Krieg als vielmehr durch die Inflation bedingt. Am Ende der langen Ausführungen Hedwig Hinzes zur Inflation findet man folgendes Zitat. Zitat, also sie zitiert Albert Mathies, eine längere Passage. Die Bourgeoisie, die im Jahre 2 beinahe enteignet worden wäre, befestigte nun vollends ihre Macht durch die Inflation. Dank der Inflation erwarb sie fast umsonst die Güter des Klerus und der Emigranten. Durch die Inflation besiegte sie ihren inneren und auswärtigen Feinde. Dank der Inflation konnte sie billig ihre Rüstungsindustrie ausbauen. Durch die Inflation zähmte sie die unteren Volksklassen für ein Jahrhundert. Zitat Ende. Eine Parallele zu Nazi-Deutschland drängt sich auf, die aber in dem Aufsatz wohlgemerkt an keiner Stelle gezogen wird. Diese Parallele wird möglich über den Begriff der Inflation. Inflation wird von Matthiès nicht als Grund und nicht als Zweck, sondern als Mittel charakterisiert. Inflation bildet damit eine Chiffre für etwas, das auch anders heißen könnte. Ich erlaube mir eine nur geringfügige Umschrift der zitierten Passage und ersetze Inflation durch Nazi-Deutschland. Die Bourgeoisie, die durch die Weimarer Republik beinahe enteignet worden wäre, befestigte nun vollends ihre Macht durch die Nazis. Inflation. Dank der Nazis erwarb sie fast umsonst die Güter der Juden und der Emigranten. Durch die Nazis besiegte sie ihre inneren und auswärtigen Feinde. Dank der Nazis konnte sie billig ihre Rüstungsindustrie ausbauen. Durch die Nazis zähmte sie sich die unteren Volksklassen für ein Jahrhundert. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, Hedwig Hinze hat diese Parallele nicht gezogen. Gerade das Fehlen ihrer Kritik aber ist es, das gelesen werden will. Erst im Modus des Zitats und über eine Umschrift kann vielleicht eine zeitgeschichtliche Deutung Hedwig Hinzes lesbar werden. Die Nazis als Mittel einer Bourgeoisie, die ihre ökonomischen Interessen durchsetzen will. Herausstellte der 19. Juli 1942. Vielleicht ist es nicht ganz zufällig, dass sich in dieses Datum ein bezeichnender Abschreibefehler eingeschlichen hat. So sehr steht Hedwig Hinze für die Französische Revolution, dass aus dem 19. Juli der 14. Juli wird. Le 14 Juillet. Dankeschön, und es folgt jetzt, glaube ich, wieder eine kurze Zusammenfassung auf Italienisch. Ja, es ist vielleicht auch vor allem wegen der Zitate sehr schwierig, nicht? Das habe ich mir schon gedacht. Hanno colto ovviamente tutta la ricchezza dell'esposizione della signora Brandstätte. Sì, sì. Dicevo che probabilmente non ho colto tutti gli aspetti dell'esposizione della signora Brandstätte, quindi mi limito ad integrare con alcuni dettagli il riassunto tradotto in italiano che già avete. Signora Brandstätte inizia con una premessa e dice che la signora Österreich e lei si sono praticamente divisi. Il tema Hedwig Hinze, la signora Österreich si è occupata degli aspetti biografici, lei si occupa degli scritti, questo anche dovuto alla sua formazione. Come si dice Literaturwissenschaft in italiano? Storica della... sì, non ero sicuro se era linguista. Lei infatti è una storica della letteratura e non una storica in stricto senso, o perlomeno questa era la prima formazione, se ho capito bene. Gli scritti di Hedwig Hinze non hanno avuto la stessa fortuna degli scritti del marito, si possono ormai, a parte la sua abilitazione pubblicata, ripubblicata, come sappiamo, nel 1986, si possono dire per la maggior parte dimenticati, mentre gli scritti del marito sono stati raccolti già negli anni 60 in tre volumi in modo esemplare da parte di Gerhard Österreich, gli scritti della moglie non hanno avuto la stessa fortuna. Eh, La signora Brandstetter ritiene che è proprio partendo dai testi che si può ricostruire la personalità di Hedwig Hintze, una personalità che in qualche modo sarebbe stata segnata dal tentativo, dalla passione, della critica dei pregiudizi, della critica dell'ideologia, dall'amore per la verità sempre e comunque. E questo spirito critico della Hedwig Hintze diventa evidente già molto precocemente. Infatti ha solo 17 anni quando pubblica una specie di critica dei sistemi pedagogici in uso nei collegi femminili che lei ha frequentato, soprattutto a Nizza, soggiorno a Nizza che poi probabilmente diventa molto importante perché è lì che assimila questo particolare savoir-vivre francese che poi le permette di entrare in una vera e propria simbiosi con i suoi futuri temi, i suoi futuri oggetti di ricerca. Hedwig Hintze inizia studiando germanistica e letteratura a Berlino, ma poi approda ben presto alla storia. Il suo interesse per il suo futuro grande tema, la storia e la preistoria della rivoluzione francese, è dovuto molto probabilmente, lei stessa anzi lo riconosce, a un seminario di Otto Hintze. Otto Hintze, ricordo, era uno dei professori, forse il professore di maggior spicco dell'Università di Berlino. Otto Hintze era titolare della prima cattedra di storia della Costituzione e di politica, combinazione creata apposta per lui, cattedra istituita mi pare nel 1897. Quindi le lezioni di Otto Hintze sono lezioni di storia che però hanno una funzione sempre politica, sono orientati verso una dottrina politica molto sensibile alla situazione politica attuale. La signora Brandstetter cerca di sintetizzare la simpatia, la predilezione di Hedwig Hintze per i motivi, le ragioni che l'hanno spinta al suo futuro oggetto di studio, individuando una concomitanza, una compresenza di diversi fattori. Il primo ovviamente era questa sua precoce sensibilità per la cultura francese, che era dovuta alle sue vicende biografiche, ai suoi soggiorni di studio. Il secondo fattore era la frequentazione dei seminari di Hintze, la frequentazione di Hintze stessa che poi sfocia addirittura nel matrimonio. La terza componente appunto diventa un vero e proprio amor intellettuale, cioè il rapporto con Hintze non è solo un rapporto di marito e moglie da una parte, un rapporto allievo maestro dall'altra, ma è un rapporto in cui questi due elementi in qualche modo si compenetrano, se ho ben capito. Il marito successivamente si ammala gravemente, questo costringe la Hintze ad assisterlo, quindi a sospendere più volte i suoi studi, e questo fa sì che i suoi primi scritti tardano a uscire, ed è solo a partire dal 1919 che Hedwig Hintze è rintracciabile. Come un po' più veloce? È solo dal 1919 che Hedwig Hintze è rintracciabile come autrice. Io vi faccio l'elenco delle pubblicazioni che compaiono fra il 1919 e il 1924, mi pare. Il primo si intitola Il regionalismo francese moderno e le sue cause, è del 20. Il secondo saggio è la Repubblica francese del 1921. E il terzo, La spiritualità tedesca nel rapporto con la Francia, del 23. E poi ultimo, Problemi economici della rivoluzione francese. Qui devo saltare. In questi anni Hedwig Kinzer prende nettamente le distanze dalla corporazione degli storici tedeschi, diventa promotrice dell'obiettività scientifica. È sintomatico per questa sua nuova posizione l'introduzione a un libro di Hollar, che a suo avviso appunto si distingue per questa particolare onestà intellettuale che lo porterebbe a staccarsi dall'interpretazione tradizionale nazionalistica della storia francese, in particolare della genesi dello Stato moderno francese. E questo, secondo Hedwig Kinzer, dovrebbe costituire modello anche per la storiografia tedesca, per una visione meno nazionalistica e impegnata sulle grandi personalità, ma aperta ad uno spirito più democratico. La Inze è particolarmente feroce nel criticare la Ereignisgeschichte, tipica di un autore come Ten, Ten che avrebbe appunto deformato la storia della Francia vedendola attraverso il prisma del positivismo. Il secondo elogio che la Inze fa ad Hollar, accanto appunto a quello per la sua onestà intellettuale, riguarda il fatto che Hollar stabilisca un nesso fra scienza e amore, un nesso questo che la Inze per la verità non raccoglie del tutto, o comunque stempera in una formula del tipo amore più onestà più critica delle fonti, quindi diventa già una cosa meno passionale. Evidentemente l'introduzione della Inze a questo libro di Hollar fu molto criticata, criticata dal marito stesso, che in un saggio le rinfaccia di essere troppo utopistica per quanto riguarda l'assimilabilità della storia tedesca alla storia europea, in particolare quella francese, perché questo appunto avrebbe significato parificare in qualche modo il percorso storico della Germania a quello della Francia e quindi superare questo divario che si era aperto fra la Germania sconfitta e le potenze vincitrici. Quindi un'interpretazione che ben difficilmente avrebbe avuto fortuna. Ovviamente le reazioni del resto della corporazione non è così diplomatica, sia in particolare nel 1926 una recensione piuttosto dura dello storico austriaco, come si pronuncia? Zribic? Passo a un altro successivo intervento molto importante nell'evoluzione intellettuale di Hedwig Kinzer, che appunto è costituito dalla cura di un libro, dall'ascito di Hugo Preuss, nell'introduzione a questo libro che si intitola Verfassungspolitische Entwicklung in Deutschland, sviluppo politico costituzionale in Germania. Lei nuovamente sottolinea come elemento, come criterio di distinzione scientifica quello dell'onestà intellettuale, onestà intellettuale che questa volta viene attribuita appunto a Preuss. Preuss, a differenza degli storici tradizionali tedeschi, sarebbe stato obiettivo e avrebbe praticato una storia della politica senza passioni, attitudine questa che sarebbe risultata valida soprattutto illustrando la figura e opera di un monarca come Federico II, troppe volte erroneamente reclamato da una storiografia nazionalistica come appunto come precursore precursore di una politica nazionalistica tedesca. Compare quindi per la prima volta questa contrapposizione non tedesco-tedesco. La Inze insiste più volte su questa coppia di concetti, cercando di chiarirla, polemizza soprattutto sul fatto che la storiografia tradizionale avrebbe sempre ritenuto sempre e solo la formazione dello Stato sotto segno nazionalistico, quindi la Staatsbildung autoritaria dall'alto come unica vera forma politica tedesca. Ritiene che solo chi disconosce la storia tedesca nella sua totalità può arrivare ad una interpretazione di tal genere. Proprio studiando meglio, leggendo meglio il saggio di Preuss, diverrebbe evidente come la rivoluzione tedesca del 1919 debba elementi decisivi alle idee del 1789, e con questo diventa evidente il nesso che Hedwig Inze stabilisce fra la storia tedesca a lei contemporanea e il suo oggetto di studio privilegiato. Appunto l'idea del 1789, diritto dell'uomo diritti dell'uomo e autodeterminazione delle nazioni sono aspetti strettamente legati fra loro. Sì, mi sembra che sia necessario perché qua... Dunque, vediamo. Appunto la Inze conclude sottolineando la necessità storica di un ricambio fra monarchia e democrazia. Arriviamo quindi allo scritto di maggior fama della Inze, appunto la sua Habilitationsschrift del 1928, che tratta appunto del centralismo e di centralismo e autonomia regionale. È un'opera di grandi dimensioni, si pensi che solo l'indice comprende 11 pagine. Nella riedizione del 1986 fatta da Reichardt e nell'introduzione dello stesso Reichardt si sottolinea come questo libro sia tuttora attuale soprattutto per la sua insuperata conoscenza delle fonti. Segue poi come prossimo scritto importante dalla Inze la sua Antrittsvorlesung, cioè la sua lezione inaugurale all'Università di Berlino. Ricompaiono i temi a cui già aveva accennato nei suoi scritti dei primi anni 20, ricompaiono anche le figure negative e positive, Ten da una parte, come esponente di una storiografia non vicina alle fonti, ma tutta ispirata da pregiudizi e da costruzioni a priori, esempio positivo invece solito Ollar, con il suo Amor Veritatis, e la sua onestà intellettuale. La Inze interviene successivamente su un altro storico francese di grande fama, su Jaurès. Jaurès sarebbe stato il primo che avrebbe modificato la prospettiva pur meritevole di Ollar, ma tutta determinata dalla centralità del politico, introducendo elementi economici, ma non per questo Jaurès può, può dirsi sostenitore di un materialismo storico piatto. La Inzia appunto è interessata a dimostrare che Jaurès è un autore molto più eclettico di quanto possa sembrare a prima vista. Sottolinea comunque la Inzia che a Jaurès si deve l'aver messo aver dato importanza ai movimenti collettivi, alle forze materiali per la determinazione dei fatti storici. Questa Antwort Vorlesung della Hinz chiude con una citazione di Jaurès in cui si inneggia appunto ad una concomitanza, ad una connessione intima fra ordine democratico e una nuova è una nuova storiografia in cui i fatti, le forze economiche abbiano un punto, abbiano un ruolo rilevante. Seguono poi altri scritti in cui questo leitmotiv ricompare, ricordo solo Fichte und Frankreich, Fichte la Francia e Goethe e la rivoluzione francese. Siamo al punto di rottura nella vita di Hedwig Hinz, costituito dall'avvento al nazismo. Evidente che in una situazione esistenziale così drammatica ricompaia la Francia come punto di fuga di Hedwig Hinz, Francia che non costituiva solo l'oggetto di studio privilegiato, ma il paese in cui lei aveva contatti personali molto fitti e molto intensi. Questo orientamento, questo nuovo orientamento quasi ossessivo dovuto appunto alla situazione difficile esistenziale si accompagna al sempre vivo interesse per l'opera di Jaurès. Nel 1932 era comparso il saggio Jaurès e la teoria della storia materialistica, un tema che lei poi appunto riprende nel 1936 in uno scritto pubblicato sulla rivista francese olandese come si pronuncia? Tijdschrift für Geschiedenis, intitolato appunto Jaurès e Karl Marx. Da notare che questo scritto è pubblicato in forma anonima, lei si firma con Peregrina, appunto la straniera. Fino al 1940 non abbiamo più pubblicazioni, da notare solo che dal 1939 la Hinz dall'Olanda inizia un carteggio col marito che quasi cieco aveva dovuto rimanere a Berlino su un saggio che doveva essere di prossima pubblicazione, appunto su Matthies. Scoppia di nuovo l'amor intellectualis fra i due, Hinz scrive frasi appassionate dicendo questo nostro scambio mi ricorda quando leggevo i primi capitoli della tua abilitazione, Schrift, provo appunto un autentico amor intellectualis. Arrivo alla conclusione. Era lunga, cioè non, cosa devo fare? Rendo conto di una ricchezza espositiva. È da notare che l'ultimo scritto della Hinz non presenta riferimenti all'attualità storica, un'attualità storica che invece è drammatica, che avrebbe probabilmente richiesto qualche commento, qualche accenno perlomeno. E la signora Brandstetter però ha escogitato un sistema di lettura molto ingegnoso. C'è un passo in questo saggio in cui la Hinz appunto commenta l'analisi che che Matthies fa dell'importanza del dell'inflazione per il periodo della restaurazione in Francia, e secondo la signora Brandstetter, se al termine inflazione si sostituisce il termine i nazisti, questo passo diventa molto illuminante, perché ne emerge che la borghesia avrebbe fatto in Germania del nazismo lo strumento per cementare per altri 100 anni il proprio potere sociale ed economico. Tante grazie e ammirazione per questa traduzione quasi integrale e così densa di una relazione anche molto densa e...